Dialoge, Seite 96. Die Völker haben, ich weiß nicht was für eine heimliche Liebe zu den kühnen Genies der Gewalt. Bei allen Gewalttaten, die sich durch das Talent der List auszeichnen, wirst du sie mit einer Bewunderung, die keinen Tadel aufkommen lässt, sprechen hören. Es ist nicht recht getan, mag sein, aber es ist geschickt, gut gespielt, ein starkes Stück.